istiyorsan. Düşün. Guten Tag, ich heiße Doktor Korkmaz. Ich bin der Dienstarbeiter Arzt auf dieser Station. Ich würde mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Gerne. Bevor wir über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen, möchte ich ganz schnell Ihre persönlichen Daten aufnehmen. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Peter Hund. Peter Hund. Hund. Hund. Könnten Sie Ihre Vorname langsam buchstabieren? E wie Portugal, E wie Estland, T wie Türkei, E wie Estland, R wie Richard. Ah, Peter, okay. Und mein Herr Nachname ist Hund. Hund, okay. Und Herr Hund, wie alt sind Sie? Ich bin genau 51 Jahre alt. Und wann sind Sie geboren? Am 24. Januar 1972. Wie groß sind Sie? Bin 1,70 Meter groß und wiege ca. 73 Kilogramm. Okay, Herr Hund, wie kann ich Ihnen helfen? Warum ich Sie heute aufsuche, ist, ich habe tatsächlich seit ungefähr 5 bis 6 Tagen Oberbauchschmerzen, die nicht aufhören, sondern immer wieder auftreten und mir Sorgen bereiten. Okay, 5 bis 4 Tage. 4 bis 5 Tage, genau. Haben die Schmerzen plötzlich oder langsam angefangen? Eher so langsam begonnen. Aber mittlerweile habe ich auch Übelkeit, Erbrechen und das macht mir wirklich Sorgen. Okay. Sie haben auch seit 5 Tagen Nausea oder? Seit gestern. Seit gestern. Okay. Haben Sie schon erbrochen? Ich habe auch schon erbrochen, ja. Wie sieht Ihre Erbrechen aus? Also gallig, gelb, grün. Grün. Okay. Gelb-grün. Wie viel Mal erbrochen Sie? Einmal, gestern Einmal. Abend. Okay, momentan haben Sie aktuell diese Schmerzen? Es ist ein bisschen weniger. Ich habe Schmerztabletten genommen. Ich hatte noch zu Hause etwas, aber es drückt noch sehr stark. Ich habe Schmerzen. Könnten Sie bis Ende unser Gespräch aushalten oder soll ich Ihnen eine Schmerzmittel geben? Ich versuche es auszuhalten. Okay, vielen Dank. Könnten Sie mir sagen, wo genau die Schmerzen am stärksten sind? Also die sind genau im Oberbauchbereich. Genau hier. Vielleicht auch ein Okay. bisschen auf der rechten Seite, aber auch links. Das ist so ein bisschen variierend. Okay, strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Ich habe manchmal das Gefühl, als wenn es auch im Rücken wäre. Also ich Rücken. habe am Anfang gedacht, dass es vielleicht mein Rücken ist, aber jetzt bin ich mir sicher, dass es mein Bauch ist. Und ja, also es wird immer mehr. Okay, könnten Sie Ihre Schmerzen genau beschreiben, stechend oder dumpf? Also ich würde sagen, beides eher. Manchmal dumpf, manchmal aktuell habe ich dumpfe Schmerzen, aber Mhm. manchmal sind das auch wirklich wie, als wenn man mit einem Messer reinsticht. Stechend, okay. Die Schmerzen immer da oder wellenförmig? Nee, die sind immer da, dumpf. Dumpfe Schmerzen, die mal mehr werden, mal weniger werden, aber es ist nicht Okay. wellenförmig. Würden Sie Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala einordnen? Null kein Schmerz und 10 unträgbare Schmerzen. Jetzt oder wenn ich starke Schmerzen habe, was meinen Sie? Wenn am stärksten ist? Also dann würde ich schon 9 sagen. 9. Ja, Okay. würde ich schon 9 sagen. am Jetzt stärksten. aktuell habe ich vielleicht so vier so um den Dreh, vier, fünf. Ja. Sie haben gesagt, dass Sie ein Schmerzmittel eingenommen haben. Richtig. Welche Medikamente, wissen Sie die Namen der Mittel? Ja, also ich hatte noch Tropfen gehabt, Tropfen. Novalgientropfen gehabt, die habe ich genommen. Ich hatte die letztes Jahr von meinem Hausarzt bekommen wegen Schulterschmerzen. Okay. Und es war ein bisschen hilfreich. Ja, das hilft schon so ein bisschen, ja. Es lindert die Okay. Schmerzen, aber ich muss dann wieder nehmen und die letzten 2 Tage muss ich immer mehr von den Tropfen nehmen. Okay. Früher haben Sie ähnliche Beschwerden? Hatten Sie früher ähnliche Beschwerden? Nein, noch nie. Das ist das erste Mal jetzt. Okay. Fühlen Sie fiebrig? Wie bitte? Fühlen Sie fiebrig? Ob ich Fieber habe? Ja. Nee, aktuell nicht. Haben Sie Schüttelfrost oder Schweißausbruch oder Nachschweiß? Nein, nein, aber ich fühle mich sehr, sehr schwach. Sie haben Müdigkeit. Und wie ist Ihr Appetit? Also leider gar nicht momentan. Jetzt seit 2, ja schon fast 3 Tagen kaum. Also ich habe nicht das Verlangen nach Essen. Okay. Haben Sie Probleme bei Stuhlgang? Nein. Also ich war jetzt auch die letzten Tage nicht auf Toilette. Aber ich habe auch keine Probleme normalerweise. Haben Sie gestern, ich verstehe richtig? Nee, nee, ist auch schon 3 Tage jetzt her. Vor 3 Tagen. Ja, ich habe aber auch nichts gegessen. Okay. Normalerweise hatten Sie Verstopfen? Nein. Haben Sie Probleme bei Wasserlassen? Klagen Sie über Herzrasen oder Atemnot Nein. oder ja, okay. Nein. Brauchen Sie oder wie brauchen wie viele Kisten brauchen Sie um schlafen? Eins. Eins, okay. Wieso haben Sie das gefragt? Diese generelle, sind ich beurteile Ihre allgemeine Substanz oder Was Ihre aktuellen Beschwerden. Vielleicht, hat das mit dem Kissen zu tun? wenn man wenn man eine Herzprobleme haben, brauchen manchmal viele Kiste umschlafen. Kissen, okay. Okay. Deswegen frage ich. Okay. Herr Hoth, leiden Sie irgendwelche chronische Erkrankungen, wie zum Beispiel Zuckerkrankheit oder Bluthochdruck? Nein, ich habe nur ab und zu habe ich einen Gichtanfall, deswegen nehme ich ein Medikament für die Harnsäure ein. Seit wann haben Sie Gicht? Ach, schon seit 10 Jahren. Und welche Medikamente nehmen Sie ein? Ich nehme Allopurinol ein. Einmal am Tag. Okay, und wann der letzte Gichtanfall? Das war tatsächlich schon lange her, also mehr als 5 Jahre jetzt. 5 Jahre. Ja, seitdem ich dieses Allopurinol nehme, ist weniger geworden. Okay, sehr gut. Und haben Sie noch etwas chronische Erkrankungen? Nein. Nein, okay, sehr gut. Also ich habe ab und zu Schulterschmerzen, habe ich Ihnen gerade gesagt. Da ist ein bisschen Verschleiß drin, es wurde MRT gemacht. Aber da muss ich auch halt Schmerzmedikamente nehmen und Physiotherapie, aber das ist auch schon besser geworden. Okay, sehr gut. Und nehmen Sie bei Bedarf Schmerzmittel. Genau, Novalgien zum Beispiel, wie auch Okay, jetzt. welche Schmerzmittel nehmen Sie ein? Novalgien, Ah, was ich schon gesagt Novalgien. habe. Ah, okay, Entschuldigung. Immer Novalgien, okay. Sind Sie vollständig geimpft auch gegen Corona? Corona-Impfung bin ich geimpft. Ja, bin viermal geimpft. Sehr gut. Und ich habe auch noch kein Corona gehabt. Okay, sehr gut. Wurden Sie schon einmal operiert? Ja, lange her. Also mein Blinddarm ist entfernt worden. Da war ich noch Kind. Okay, in der Kindheit. Eine Kindheit, ganz genau, ja. Gab es damals eine Komplikation? Nein. Okay. Herr Hund, ist Ihnen irgendwelche Allergie oder Vorerkrankungen bekannt? Nee, Vorerkrankung haben wir gerade gesagt, habe ich keine. Entschuldigung, Unverträglichkeit. Aber Ich habe falsch gesagt. also, nee, Unverträglichkeit. eigentlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Okay. Herr Hund, rauchen Sie? Nein, ich rauche nicht. Sie nicht Ich bin nicht immer, Raucher. nicht immer, okay. Ich bin nicht Raucher. Und trinken Sie Alkohol? Ganz selten. Also ich vertrage Alkohol nicht so gut. Mhm. Wenn dann nur bei Feiern, bei Geburtstagen, besonderen Anlässen. Also sehr, sehr selten. Okay, gelegentlich. Und nehmen Sie nächste Frage nicht persönlich, das ist eine Routinefrage. Haben Sie Erfahrungen mit Drogen? Ja, nicht wirklich. Also ich nehme keine Drogen ein. Nein. Okay. Okay, wir haben fast fertig, aber ich möchte ein paar über Ihre Familienstand und Familiengeschichte ein paar Fragen stellen. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Nein. Okay, was machen Sie beruflich? Ich bin Lehrer. Lehrer. Okay. Haben Sie Stress bei Arbeit oder Ihre Privatleben? Nee, also ich bin glücklich verheiratet. Ansonsten in der Schule der übliche Stress mit den Kindern und den Schülern. Also eigentlich nichts Relevantes, muss man sagen. Okay, leben Ihre Eltern noch? Mein Vater ist verstorben, meine Mutter lebt noch. Darf ich fragen, woran Ihr Vater gestorben ist? Mein Vater hatte einen Magenkrebs. Magenkrebs. Okay, und wie alt war er, wenn er Krebs hat? Er ist recht früh erkrankt, in den 40er Jahren, also wo er 40 war ungefähr. Und dann ist er auch zeitnah verstorben, leider. Also innerhalb von 4, 5 Jahren ist er verstorben. Okay, es tut mir sehr leid. Und Ihre Mutter hat Ihre Mutter irgendwelche chronische Erkrankungen? Ich weiß, dass sie einen Diabetes hat und einen Bluthochdruck hat. Okay. Wissen Sie, welche Typ Diabetes? Welche Typ Ihre Diabetes? Weiß ich nicht. Okay. Haben Sie Geschwister? Ich bin Einzelkind. Okay. Okay, Herr Was glauben Sie Hund. denn, was ich haben könnte? Also diese Bauchschmerzen, diese Müdigkeit. Ich habe auch ein bisschen gemerkt, dass ich jetzt gelbliche Augen habe. Ist das schlimm? Es ist so Verfärbung der für, Augen. es ist so früh zu sagen oder zu diagnostizieren. Ich muss ein paar operative Verfahren machen. Apparativ. Operative Tests, zum Beispiel Bluttest oder ja, Ultraschalluntersuchung, ja. Und dann, je nach Ergebnisse, sprechen wir wieder. Aber machen Sie keine Sorge, wir haben ein großes und erfahrenes Team in diesem Krankenhaus. Wir machen alle geeignete Tests für Sie. Meinen Sie denn, es könnte was Schlimmes sein, was ich habe? Nein, denken Sie bitte nicht am schlimmsten Fall. Wir Schritt für Schritt untersuchen, durchführen und sprechen wie wir da. Ich mache mir wirklich Sorgen. Also ich bin noch jung und Ja, eigentlich möchte ich noch leben. ich verstehe Sie gut. Und gibt es viele Ursachen für unsere Beschwerden? Was kann das denn Deswegen, sein? Was glauben Sie denn? es könnte sein, eine Gallenblase-Probleme oder Magenprobleme oder Bauchschilddrüse-Probleme. Es könnte Bauchschilddrüse, Bauchspeicheldrüse. Bauchspeicheldrüse-Probleme, ja. Das ist aber gefährlich, ne, wenn das Bauchspeicheldrüse ist. Das kann dann Manchmal, gefährlich sein, oder? es könnte sein, aber Sie haben, ich denke, Sie haben nicht gefährliche Zeichen haben. Meinen Sie? Ja, aber ich mache Weil alle. ich habe Ja. ja auch, ich habe Gewicht verloren, ne? Gewicht Also es macht mir verloren. schon Sorgen, ja. Oh, ich habe vergessen, das zu fragen. Wann, welcher Zeitraum und wie viele abgenommen? Also ich habe jetzt in einer Woche 5 Kilo Gewicht verloren, ehrlich gesagt. Das macht mir In Sorgen. einer Woche. Aber Sie haben ungefähr seit einer Woche keine Appetit, oder? Seit 3, 4 Tagen, ja. Ich habe die Beschwerden seit 4, 5 Tagen und direkt im Anschluss, wie gesagt, habe ich Appetitverlust, aber diesen Gewichtsverlust habe ich vorher schon gehabt und die Schmerzen sind später erst aufgetreten. Okay. Und diese Müdigkeit, ich bin so müde, ich kann immer schlafen. Okay. Ihre Frau, ja, Ihre Frau oder Sie haben Sie bemerkt, dass Sie bläss sein, oder? Nein, Bläss, ich habe keine Blässe, aber ich habe eine leichte Gelbverfärbung der Augen bemerkt. Das hat auch mein Auge, meine Frau bemerkt. Bei Augen, okay. Okay, das ist wichtige Information. Vielen Dank. Ist das jetzt gefährlich oder nicht gefährlich? Jetzt bin Das, ich ein bisschen beunruhigt. ja, das könnte, es könnte sein, eine Leberprobleme. Oder Gallenblase-Probleme, ja, vielleicht. Und ich führe eine Sonografie führen. Sonografie heißt Ultraschall, oder? Ultraschall, ja, Ultraschall. Ultraschall durchführen. Und ja, wir machen, was ist, ja, wir kontrollieren, was Sie haben. Man kann das Keine. aber, man kann das behandeln, oder? Ja, es könnte sein. Ja, natürlich, natürlich. Es kann behandeln. Muss ich denn jetzt heute hier im Krankenhaus bleiben oder kann ich gleich wieder nach Hause? Bis Ende diese sogenannte Verfahren durchgeführt durchgeführt würden. Ja, bleiben, sollen Sie bleiben bei uns. Okay. Okay, gut. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Ich habe eine. Bitteschön. Bitte, Alicia. Haben Sie in der letzten Zeit Ausland gewesen? Ich meine tropischen Länder, zum Beispiel in Afrika oder Südasien. Nein, ich war nur in Deutschland. Also, haben Sie Allergie gegen etwas oder Unverträglichkeit? Nicht bekannt. Dankeschön. Haben Sie Sodbrennen oder Säuresaufstoßen? Nein, gar nicht. Blähungen haben Sie? Nein. Wie sieht Ihre Urin aus? Können Sie Der ist ein bisschen dunkler geworden in der letzten Zeit. Aber jetzt auch nicht viel dunkler. letzter Stuhlgang, wie sieht aus? Erinnern Sie Der sich? letzte, ja, der war eigentlich normal. Da war nichts Besonderes gewesen. Ja, dunkler Urin. Ja, also der ein bisschen dunkler. Vielleicht habe ich zu wenig getrunken, ich weiß es nicht. Aber da war jetzt nichts besonders Auffälliges. Herr Hund, gibt es bestimmte Auslöser für die Beschwerden? Nein, also das wundert mich auch. Ich habe zuerst gedacht, ich habe vielleicht irgendeine Unverträglichkeit und ob ich eventuell zu fettig gegessen habe oder ob ich hatte. War meine Frau im Restaurant, ob es daher sein könnte. Aber ich denke nicht. Also ich habe jetzt zum Beispiel die letzten 2 Tage gar nichts gegessen und trotzdem habe ich die Beschwerden. Ich habe nur Wasser getrunken. Am Anfang erste Schmerzen, zum Beispiel nach dem Essen oder wann sind die Schmerzen Ja, aufgetreten? also wir waren vor ungefähr 5 Tage mit meiner Frau im Restaurant, haben dann gegessen, wir haben Fisch gegessen und das hat dann am nächsten Abend erst angefangen. Also nicht sofort. Ich habe auch keinen Durchfall gehabt oder ich habe kein Erbrechen gehabt, sondern nur die Schmerzen und die Schmerzen waren da und dann anschließend kam halt seit gestern, habe ich diese starke Übelkeit mit Erbrechen gehabt. Und dann habe ich mir Sorgen gemacht und bin ins Krankenhaus gekommen. Können wir als das Gespräch anfangen? Ja, Gerne. ich versuche. Guten Tag, mein Oberarzt. Ich habe einen neuen Patient. Ich möchte Ihnen vorstellen. Haben Sie dafür kurze Zeit? Gerne. Peter Hund ist 51-jähriger Patient. Er kam heute wegen seit 4 bis 5 Tage epigastrische Schmerzen zu uns. Die Schmerzen sind dumpf und stechend und dauerhaft. Laut der Patienten liegen die Schmerzen bei 10 auf einer Schmerzskala. Bei 10? Bei 10 am stärksten. Also 10 ist das, was er gesagt hat, oder? Ja, er hat gesagt, dass 10, aber momentan, Okay. Also sehr stark Schmerz hat er, ja, ne? sehr, aber Okay. momentan hat die Schmerzen nicht mehr so. Gar keine Schmerzen Moment, jetzt? ja, 4 bis 5. Also doch, er hat Schmerzen. Okay. Ja, er Schmerzen. Zu Hause hat eine Novalgin eingenommen, deswegen ihre Schmerzen ein bisschen, Seine okay, Schmerzen. seine Schmerzen ein bisschen, ja, Gelindert oder besser geworden. besser geworden. Und Viel Tropfen hat er eingenommen. ich habe nicht Fragen, aber bei körperlicher Untersuchung Kann ich fragen? Alles klar. Wie werde ich fragen? Er klagt über Nausea seit 5 Tagen, seit gestern, und einmal hat erbrochen, sie ist grün und gelblich aus. Er hat keine Fieber und keine Schüttelfrost, aber er leidet an Inappetenz und Müdigkeit. Letzter Stuhlgang war vor 3 Tagen, aber er hat nicht irgendwelche Veränderung bemerkt. Außerdem hat er in einer Woche 5 Kilo abgenommen. Abgenommen. Abgenommen. Habe abgenommen oder hat er abgenommen? Hat er abgenommen? Habe er abgenommen? Habe er abgenommen? Habe er Abgenommen. abgenommen. Außerdem die Schmerzen strahlt in Rücken aus. Ja, und seine Frau hat bemerkt, dass der Patienten gelb Ikterus Ich hat. der habe, Ikterus habe. habe. Ikterus habe. Er leidet an Vorerkrankungen Gigt seit fünf. Dunkler Urin. Ja. Und seine Urin ist ein bisschen dunkel, er hat gesagt. Er gab an, dass seine Urin ein bisschen dunkel geworden. Sein. An Vorerkrankungen. Ähnliche Beschwerden und Auslöser sagen. Nein, es ist erstmal, das erste Periode. Es ist erste Periode. Und was fragen Sie? Auslöser. Ja, laut der Patienten hat er vor 5 Tagen ein Fisch gegessen. Und deswegen nach dem Essen hat ihre Bauchschmerzen plötzlich angefangen. Nein, ein Tage Ein Tag später. Ein nein, Tag später. später, ja, Genau ein Tag später ein am Tag Abend. später. Okay, ein Tag später Abend angefangen. An Vorerkrankungen leidet er Gicht seit 10 Jahren. Hyperürikämie. Hyperürikämie. Ja, Hyperürikämie. Deswegen nimmt er Allopurinol 300 täglich. Er wurde in der Kindheit appendektomiert. Er ist vollständig geimpft. Er ist nicht Raucher und trinkt gelegentlich Alkohol, und Konsum Drogen wurde verneint. Er ist verheiratet, hat keine Kinder. Er ist Lehrer vom Beruf. Seine Vater ist an Magenkarzinom mit 55 Jahre gestorben, und ihre Mutter leidet Diabetes mellitus und arterielle Hypertonie. Okay. Und Ist er einmal operiert worden? ja, appendektomiert. ja, Mit in der Kindheit. eine Kindheit. Und sagen Sie mal, danke erstmal für die Vorstellung. Der Gewichtsverlust, war der vorher schon da oder hat er auch plötzlich seit 5 Tagen angefangen? Ja, er hat gesagt, in einer Woche. Also vorher schon wahrscheinlich, ne? Ja, sehr plötzlich. Okay. Und Stuhlgang wäre auch verfärbt oder nicht verfärbt, was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass er keine Veränderung bemerkt hat. Hat er die Schmerzen noch gürtelformförmig? Ja, War er. ich habe nicht gefragt, ich habe das nicht gefragt, aber er hat gesagt, die Schmerzen strahlt im Rücken aus. Richtig, genau. Okay. Ja. Gut. Und okay, was glauben Sie Aber denn, die was er hat? Schmerzen nicht dauerhaft wellenförmig, ich denke, Murat. Nein, Nein, nein, nein, es ist nicht wellenförmig. Es ist immer da und die werden immer stärker, die Schmerzen. Was glauben Sie, was der Patient hat? Was sind hier die wichtigsten Eckpunkte oder Daten, die wir haben? Welche Stichwörter sind die wichtigsten? Sein Vater hat gleiche Alter Karzinom hat, aber Ja, das ist wichtig, ja. aber die B-Symptomatik ist nicht ähnlich. In einer Woche plötzlich 5 Kilo abgenommen ist nicht, ich dachte nicht, der Ja. Symptomatik, und er hat keine Fieber und Stuhlfrost, und so weiter. Der andere Seite hat er Ikterus, Ja. und das ist sehr wichtig. Es könnte sein, eine Hepatitis oder eine Verstopfung in Gallenwege, Cholecystolytiasis, Stocholithiasis. Cholezystitis, ja, ich aufgrund der Anamnestischen gehe ich eine Cholelithiasis Aus. aus, ja. Und als Differentialdiagnose kam er auch Hepatitis und Pankreatitis Ja. in Betracht. Kann er auch ein Pankreaskarzinom haben? Ja, es könnte sein, aber die B-Symptomatik ist nicht, es ist so schnell. Muss man unbedingt B-Symptomatik haben beim Karzinom? Muss das sein? Nein, natürlich nicht. Nein, muss nicht sein, ja. Ja. Also hier ist wichtig, dass der Patient Oberbauchschmerzen hat, dass er Gewicht Ja. verloren hat, dass er appetitlos ist, dass er ein Ikterus hat, ist ganz wichtig. Man muss hier immer auch an ein Karzinom denken, auch mit der familiären Vorgeschichte. Ja. Aber das können wir jetzt noch nicht sagen, ne? Ja. Ist der Patient müde? Ja, er leidet Fatigue auch. Ja, das ist auch ein Zeichen, zum Beispiel, das ist ein NPL, also ein bösartige Erkrankung sein könnte, Ja. eine Neoplasie sein könnte. Was machen wir denn jetzt mit dem Patienten? Was für Untersuchungen machen Sie bei dem Patienten? Ja, erstmal werde ich körperliche Untersuchung, danach Blut abnehmen. Ich kontrolliere Blutbild, Leberwerte, Nierenwerte, CRP, BSG, ja, Entzündungsparameter, Das ist ganz wichtig, was Sie hier machen müssen. Welche Laborparameter? ja, Nicht nur die Leber, Leberwerte, sondern auch die. Lipase, ne? Lipasen, ja, Die natürlich, Lipase müssen Sie machen. Lipasen. Und Und an Ihrer Stelle würde ich auch Tumormarker abnehmen. An ja. Ihrer Stelle, ne? Als wenn Sie schon mal Blut abnehmen, kann man das mitbestimmen. Wissen Sie, welche Tumormarker man hier abnimmt? Kennen Sie Momentan das? erinnere ich nicht. Okay, ist das CA19-9 und CEA kann man abnehmen. Ja, Ja? okay. Danke. Okay, gut. Das hört sich gut an. Was machen Sie als erstes für eine Diagnostik nach der Laborabnahme? Eine Bildgebung. Welche Bildgebung machen Sie? Sonografie Genau, richtig. erstmal Genau. durchführen. Genau. Danach gegebenenfalls CT-Tomographie, Abdomen-CT, Computertomographie, ja. Hört sich gut an, ja. Und auch eine Ösophago-Gastroendoskopie und Kolonoskopie, wenn eine, um auszuschließen, eine Magentraktkarzinom Ja, wichtig ist hier die Magenspiegelung und mit der Magenspiegelung je nach Laborbefunden, Ultraschallbefund, eine Endosonographie. Ja. Wissen Sie, was eine Endosonographie ist? Schon mal gehört? Ja, ich habe gehört, Es ist eine Magenspiegelung ja, mit und einem Ultraschall. ja, ich weiß. Dann kann man das Pankreas direkt vor Ort sehen, ob es da Zysten gibt oder ob es da Neoplasien gibt, ob es da Verengungen gibt. Ne? Ja. Das kann man da sehr gut sehen. Gut, man kann aber auch im Verlauf eventuell MR, CP, ERCP machen. Das kommt dann je nach Befund, was wir haben. Ne? Okay. Was glauben Sie denn, es könnte eine Cholangitis sein oder eine Cholezystulitiasis? Glauben Sie, dass das sein kann? Oder eine Cholezystitis? Weil der Ja. Patient hat ja kein Fieber, der hat keine Schüttelfrost, Ja, ne? Keine richtige Entzündung. keine richtige Entzündungsparameter. Ja. Die haben recht, die eine es könnte sein, ja, eine Karzinom, Könnte ja, sein. könnte sein, ja. Warum könnte es das sein? Warum? Die, Anamnestisch, ja, anamnestisch. anamnestisch, ihr Vater hat ähnliche Jahre ein Karzinom. Und Ja, ich bin. er leidet an Fatigue Ja, und also ich habe ja am Anfang gefragt, was sind die Kernpunkte, also die Kernaussagen? Er hat Gewichtsverlust, Gewissverlust, ja. ne? Er hat ein Ikterus, er hat Appetitlosigkeit, er hat Müdigkeit, Ja. ne? Und dieser Ikterus, und er hat natürlich die Oberbauchbeschwerden, ne? Das normalerweise haben Sie, wenn Sie jemanden haben, der eine Cholezystulitiasis hat, Cholodochrolitiasis hat, kein Gewichtsverlust. Ja, Haben natürlich. Sie normalerweise nicht, ja? Und die Leute kommen auch viel schneller zum Arzt, weil die Schmerzen plötzlich beginnen eigentlich. Aber bei diesem Patienten war das so langsam, schleichend, ne? Innerhalb von 5 Tagen immer mehr geworden, immer mehr geworden, immer mehr geworden. Ne? Ich habe Richtig? eine Frage, Murat Hocam. Ja. Ja, okay, Gewichtsverlust gibt es, aber en Beschwerden keine. Eine Woche sind diese Beschwerden aufgetreten und wenn wir eine Karzinom denken, zum Beispiel Pankreas oder Galen Karzinom denken, aber Magenkarzinom, ich habe jetzt momentan keine denken. Warum sagen? Warum? Also man muss hier immer an ein Karzinom denken, weil die Symptome nicht plötzlich aufgetreten sind, sondern nacheinander. Wenn Welche Sie zum Karzinom, Beispiel, aber welche also Karzinom? es kann hier Pankreaskopfkarzinom sein, Ja. ne? Weil der Ikterus auch später aufgetreten ist, Ja. nicht plötzlich zum Beispiel. Er hat die Beschwerden schon seit 4 bis 5 Tagen, ja. Die Beschwerden sind drückendes, stechendes Gefühl, und anschließend hat er jetzt auch einen Ikterus bemerkt, der aber noch nicht so ausgeprägt ist. Er hat nicht den ganzen Körper, der ist nicht ganz gelb, aber die Augen sind ein bisschen gelb geworden, Ja. ja. Und dann kann es schon sein, dass dieses Karzinom im Pankreaskopf auf Okay. den Duktus drückt. Und Ja. langsam aber sicher wird es zugehen. Ja. Und insbesondere der Gewichtsverlust und die Müdigkeit sind Anzeichen für eine maligne Erkrankung in diesem Fall. Bei Pankreaskopfkarzinom sehr oft in dieser Konstellation. Ja, wenn Sie jetzt eine Scholle doch, natürlich kann es auch ein Gallengangskarzinom sein, wissen wir nicht. Ja, kann auch sein. Das müssen wir in der Bildgebung sehen. Ja. Aber die Verdachtsdiagnose bei sehr schnellem Gewichtsverlust sollte immer in diesem Fall auch Pankreaskopfkarzinom sein. Haben Gibt Kollegen es noch andere Fragen? Fragen? Oder habe ich etwas vergessen? Habe ich etwas falsch gesagt? Vielen Dank für die Info. Es ist sehr hilfreich. Vielen Dank. Was sehen wir beim Ultraschall? Beim Ultraschall können Sie, wenn Sie ein guter, wenn Sie gute Erfahrung mit Ultraschall haben, können Sie auch schon das Pankreaskopfkarzinom sehen. Sie können sehen, dass eventuell der Ductus pancreaticus oder der Ductus choledochus eingeengt ist durch das Pankreaskopfkarzinom. Sie können rein theoretisch Verkalkungen sehen. Sie können aber auch eine Raumforderung ganz gut sehen normalerweise. Aber das ist natürlich beim Pankreas immer etwas schwierig, wenn es starken Meteorismus gibt oder der Patient adipös ist, dann ist das oft schwierig zu sehen. Was Sie aber gut sehen können, ist zum Beispiel, ob es eine intrahepatische Cholestase gibt. Das können Sie gut sehen, ob die Gallenwege in der Leber erweitert sind. Ja, ob es ein sogenanntes Doppelblindenphänomen gibt oder ob der Patient Gallensteine hat oder ob die Gallenblase verdickt ist, ob es doch eine Gallenblasenentzündung ist. Kann auch sein, aber hier deutet alles eher auf ein Pankreaskopfkarzinom oder Pankreaskarzinom hin, auf eine maligne Erkrankung. Ich habe eine Frage. Können Sie Ja. Unterschied wellenförmig, dauerhaft und rezidiv Schmerzen erklären? Wellenförmig bedeutet also kolikartig. Ja, zum Beispiel haben Sie das, wenn Sie einen Nierenstein haben. Ja, die Patienten sind schmerzfrei und plötzlich kommt es wieder. Und dann Okay. schmerzfrei und plötzlich wieder. Das hängt damit zu tun durch die Peristaltik des Harnleiters. Es Ja. ist auch bei der Gallenblasenentzündung genauso. Dauerhafter Schmerz hat dieser Patient, er hat ja aktuell Schmerzen, ne, von 4 bis 5, aber drückende Schmerzen hat er, und manchmal kommen die Schmerzen so stark, dass es wie ein Messer ist und der auf einer Skala von 9 ist. Ja, das ist also, es ist nicht regelmäßig. Bei wellenförmigen, kolikartigen Schmerzen sind die Zeitabstände immer wellenförmig, also immer gleich. Sie können sagen, okay, ich habe jetzt keine Schmerzen, aber in 3 Minuten habe ich wieder Schmerzen. Können Sie schon vorher sehen. Bei plötzlichen Schmerzen, dauerhaften Schmerzen, können Sie diesen Schmerz, der unerwartet kommt, nicht vorhersehen. Residivieren der. Das habe ich nicht verstanden. Residivieren der. Rezidivierende Schmerzen. Rezidivierende Schmerzen sind eigentlich auch immer wieder auftretende Schmerzen. Immer wieder haben sie diese Beschwerden. Also das bedeutet aber, dass sie wahrscheinlich ab und zu keine Schmerzen haben, sondern dass sie immer wieder auftauchen. Aber das kann man nicht gleichsetzen mit kolikartigen Schmerzen. Ja. ist nicht gleich. Okay. Und die Lehren der gleichwellenförmig. Ja. Gibt einen besonderen Namen für die, wenn die Schmerzen ganz nachgelassen ist, ja, und dann wiederkommt. Also das ist rezidivierend eher, ne? Rezidivierende Schmerzen, die sie aber nicht in einem Zeitabstand abmessen können. Man kann diese kolikartigen Schmerzen sehr gut im Rahmen eines Harnleitersteins Ja. sehen, ja? Oder zum Beispiel kann man so ein bisschen vergleichen mit Wehen bei der Geburt der Frau, ne? Dann können Sie sehen, okay, ich habe jetzt keine Beschwerden und dann kommen die Wehen wieder alle 2 Minuten. Ungefähr so. Ja, deswegen haben zum Beispiel Nierenkolikpatienten, die können nicht sitzen bleiben. Die müssen sich immer bewegen, sind sehr unruhig. Ja, weil sie wissen, gleich kommt der Schmerz wieder und gleich ist es wieder soweit. Und da können sie den Zeitabstand ganz gut dokumentieren eigentlich. Bei rezidivierenden Schmerzen, da würde ich das so beschreiben, sie haben die Schmerzen, dann sind sie lange Zeit nicht da. Und plötzlich sind sie wieder da. Lange Zeit nicht da, vielleicht über mehrere Minuten, Stunden, und dann ist wieder plötzlich eine Schmerzattacke da. Okay. Aber in diesem Fall haben wir einen Dauerschmerz. Dauerschmerz, also muss auch nicht sein beim Pankreaskarzinom, ne? Das ist jetzt in diesem Fall so. Manchmal haben die gar keine Schmerzen. Manchmal haben die, da sind die schmerzlose Ektos, ist immer ein Zeichen für Pankreaskopfkarzinom. In diesem Fall hat er Schmerzen gehabt. Aber er muss auch keine Schmerzen haben. Ne, schmerzloser Ikterus gibt es ja auch. Wenn er keine Schmerzen hat und gelb wird, ein Ikterus bekommt, muss man immer an Pankreaskarzinom denken. Ich würde noch eine fragen. Nicht Kurvalier Zeichen, Murphy Zeichen, bitte Sie erklären. Können Sie mir Murphy-Zeichen sind die Schmerzen, die sie haben, zum Beispiel auch unter dem Rippenbogen. ja. Ja, Courvoisier-Zeichen, das muss ich noch mal selber nachlesen. Moment. Kurvalierzeichen, ich weiß, Prelle, ausgefüllte, Schmerzdose, Safrakis, Gallenblase. Ganz genau. Gallenblase, ja, Palpation, aber Murphy-Zeichen, ich habe gelesen, aber Beim Murphy-Zeichen unter dem Rippenbogen im Prinzip reindrücken, einatmen lassen. Dann einatmen. haben Sie Ist die Schmerzen. Inspiration? Inspiration, Ja. Inspiration. Okay. Dankeschön. Noch andere Fragen? Ist ein bisschen schwieriger Fall gewesen heute, glaube ich. Nein, nicht schwieriger. Gut, sehr gut.